Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot Die Frau im Nebel bzw. Decision to Leave von Park Chan-wook. Ja, das ist ein Film, den wir heute besprechen, den ich bereits im Oktober letztes Jahr gesehen habe. Wieso bespreche ich den dann jetzt erst? Ist das so ein kleines Couch-Cinema-Ding, so eine Empfehlung, die vielleicht Leute verpasst haben? Nee, eigentlich nicht wirklich, denn ich halte mich ja in diesem Podcast immer an den offiziellen deutschen Bundesstaat. Und diesen Film habe ich zwar letztes Jahr schon sehen können, aber das war auf einem Filmfestival. Und lustige Anekdote an der Stelle mal, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, Filme sind dem Toffer sehr wichtig, das nimmt er sehr ernst. Da ist immer voll dabei, er will nicht, dass Leute reden beim Filmschauen oder so und volle Konzentration, Handy muss weg. Ja, das stimmt alles, aber ich muss leider zu meiner Schande gestehen, letztes Jahr, als ich diesen Film im Mitte Oktober auf einem Filmfestival gesehen habe, ging dem voran ein Wochenende, das nicht ganz so erholsamen Schlaf vielleicht mit sich gebracht hat. Das war aber alles selbst gewählt, das sollte auch so sein. Und irgendwie dachte ich, ach, Sonntag, den Film packst du locker noch, das geht schon. Wusste ja bisschen, worauf ich mich einlasse, wusste, hey, ich mag die Filme von dem Regisseur sehr gern, das sind auch Filme, die haben immer so einen richtigen Drive, die ziehen dich mit, das geht trotzdem. Und leider musste ich mir dann eingestehen, zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich es im Kinosaal nicht geschafft habe, so 100% wach zu bleiben. Ich bin nicht direkt eingeschlafen, aber ich hatte definitiv Aussetzer, sage ich mal. Und das ist ein Film, der sich dafür so gar nicht eignet, kleine Sekundenschlafmomente zu haben oder so. Und das ist mir aber eben leider passiert und dementsprechend wusste ich aber sowieso, den Film bespreche ich eh erst im nächsten Jahr. Ich werde den einfach nochmal gucken, wenn er regulär in die Kinos kommt, denn, wie gesagt, danach gehe ich eben, wann die Filme offiziell in Deutschland für ein Massenpublikum erreichbar sind, erhältlich sind. Und dann kommt der Film für meiner Meinung nach auch erst offiziell raus. Und das war jetzt der 2. Februar. Da kam jetzt Die Frau im Nebel, beziehungsweise Decision to Leave, je nachdem, welchen Titel man jetzt nutzen will. Die Frau im Nebel heißt da in Deutschland. Da kam der jetzt offiziell erst raus. Und da habe ich mir dann jetzt einfach nochmal angeschaut und habe ihn jetzt auch in der deutschen Synchronisation gesehen. Es ist nämlich ein südkoreanischer Film. Damals im Oktober habe ich ihn auf dem Filmfestival koreanisch halt, mit deutschen Untertiteln. Und das ist ein Film, dadurch, dass es ein Krimi-Thriller ist und das alles schon etwas verworren auch ist, wie dieser Film funktioniert, ist das schon auch nochmal doppelt fordernd, wenn man dann noch Untertitel lesen muss. An sich denke ich mir immer, sollte man sich nicht von Untertiteln aufhalten lassen. Da verpasst man viele tolle Filme. Aber in dem Fall war eben diese kombinierte Müdigkeit, die dem vorangehenden Wochenende geschuldet war, in Kombination mit Untertiteln, in Kombination mit, das ist an sich schon mal ein anspruchsvoller Film. Ja, das war scheinbar zu viel für mich. Und dann habe ich einfach, hier und da mal ein paar Sekunden verpasst und habe dann erst gemerkt, oh shit, ich penne gerade fast ein und konnte dem Film wirklich buchstäblich dann auch kein Rating geben. Habe gemerkt, okay, ich habe den einfach jetzt nicht zu 100% wahrgenommen. War mir selber sehr unangenehm, kann ich an der Stelle verraten, weil ich das eigentlich selber immer nicht nachvollziehen kann. Wie kann man im Kino einschlafen? Das ist doch so toll und band einen so. Also wenn es ein guter Film ist, natürlich immer vorausgesetzt. Und ja, jetzt weiß ich selber mal, wie das ist. Aber, und das muss ich vorne wegschicken, es war nicht dem Film an sich geschuldet. Es ist halt ein komplexerer Film oder die Art, wie er erzählt wird, ist ein bisschen komplizierter. Aber er ist nicht langweilig oder irgendwas in der Art. Es war einfach, ich war nicht in der Verfassung und hätte das nicht machen sollen, aber es war eben ein Filmfestival, man hat auch nicht immer die Chance, dann solche Sachen zu sehen, wie ihr ja gerade durch meine Erzählung auch mitbekommt. Konnte ich den im Oktober sehen und jetzt kommt er erst im Februar wirklich regulär in die Kinos. Das fand ich dann schon cool, einen Film wirklich einige Monate vorher sehen zu können. Aber ja, ich habe es jetzt nochmal nachgeholt zum offiziellen Deutschlandstart und dementsprechend besprechen wir diesen Film jetzt auch für 2023, denn da gehört er jetzt offiziell meiner Meinung nach rein für Deutschland. Und ja, was ist es eigentlich für ein Film? Was war das für ein Film, wo ich tatsächlich im Kino eingeschlafen bin? Warum musste das denn sein? Worum geht es denn eigentlich? Ich habe es mir tatsächlich dieses Mal aufgeschrieben, damit ich das mal ordentlich wiedergebe. Also, worum geht's? Es geht ganz konkret um die Leiche eines Kletterers, eines Wanderers. Die wird nämlich am Fuße einer Bergspitze gefunden. Und es ist nicht so ganz klar, ist der jetzt vom Berg gestürzt oder wurde er gestoßen? Und ja, dieser Frage geht unsere primäre Hauptfigur nach und das ist unser Kommissar Hae-yoon. Das Ganze ist, wie gesagt, ein südkoreanischer Film. Und ja, die erste und auch einzige Tatverdächtige, die Kommissar Hae-yoon findet, ist die junge Ehefrau des Verstorbenen. Die heißt nochmal, ich muss sogar nochmal nachkommen, Song Soo-rae. Und Song Soo-rae, ist jung, bildhübsch und ja, sie wirkt auch nicht so richtig, ja, völlig aus der Bahn geworfen durch die Nachricht, dass ihr Mann verstorben ist. Und ja, wir merken auch recht schnell, dass der Kommissar, Herr Yoon, auch nicht so ganz objektiv gegenüber seiner Tatverdächtigen ist. Und daraus entwickelt sich ja eine Art romantisches Katz-und-Maus-Spiel. In dem Verhör wird schon klar, dass die beiden sich eigentlich irgendwie schon ganz gern haben und irgendwie ganz gut leiden können. Der Kommissar selber ist verheiratet. Und jetzt, ja, stellt sich so die Frage, findet er ein bisschen zu viel Gefallen an dieser hübschen Tatverdächtigen? Oder kann er sich dann doch noch genug konzentrieren? Ist er nicht zu befangen, um den Fall einfach aufzuklären? Ist es überhaupt, war es überhaupt ein Mord? Ist es ein Unfall? Das muss er ja erstmal für sich feststellen. Und darum geht es im Grunde in diesem Film. Es ist definitiv ein auch an vielen Stellen romantischer Film tatsächlich, weil es um diesen Kommissar geht und diese Tatverdächtige und man merkt, da knistert es eindeutig. Aber es ist definitiv natürlich eine Romanze, die nicht ausgelebt werden kann, weil das einfach schon das Grundsetting, in dem die sich kennenlernen, das eigentlich nicht ermöglicht. Aber es ist nicht per se eine klassische Romanze als Film. Also erwartet jetzt hier nicht irgendwie Herzschmerz und Schmalz die ganze Zeit, sondern es ist nämlich ein Film vom ja, südkoreanischen Meisterregisseur Park Chan-wook. Wir haben den schon mal besprochen und zwar habe ich glaube vorletztes Jahr oder so, die Miniserie Die Libelle besprochen. Das hat Park Chan-wook auch umgesetzt, das hat auf einem Buch basiert. Und ja, in der Regel macht er eigentlich eher Filme, aber auch Die Libelle als Miniserie war ziemlich gut, finde ich. Und seine, ja, die klassischen Werke, wofür er bekannt ist und wodurch ich ihn auch kennengelernt habe, ich glaube schon oft erwähnt, aber ja, Park Chan-wooks meiner Meinung nach bekanntester und ja, großartigster Film ist nach wie vor Oldboy. Das sind alles südkoreanische Filme. Er hat dann noch Die Taschendiebin gemacht, das war nach Oldboy, glaube ich, hat er auch noch Lady Vengeance und Sympathy for Mr. Vengeance gemacht. Er hat dann auch eine Hollywood-Produktion mit Nicole Kidman gehabt, der hieß Stoker. Und egal, also ich feiere nicht all seine Filme gleichermaßen. Ich finde sie alle wirklich einzigartig und sie haben alle wirklich, es lohnt sich immer, einen Film von Park Chan-wook zu gucken, aber nicht jeden davon feiere ich auf die gleiche Art und Weise. Also ich mochte vor allem Oldboy sehr gerne und auch Die Taschendiebin und auch Stoker mag ich eigentlich schon ganz gern, auch wenn der nicht so gut ist wie die anderen beiden, die ich gerade genannt habe. Aber was all seine Filme gemein haben, ist, dass sie eine ganz einzigartige Sprache wirklich sprechen. Sie sind wirklich, also wenn man einen Park Chan-wook-Film sieht, man spürt das auch, finde ich, direkt. Also das ist vor allem in seiner Musikauswahl oder in der Art, was für Musik er in seinem Film benutzt. Also das Ganze ist auch, er hat auch immer einen festen Stammkomponisten, das ist Cho Young-wook. Und der komponiert wirklich seit Oldboy oder auch vorher schon immer durchgehend die Werke von Park Chan-wook. Und das ist immer schon ein tolles Zusammenspiel, weil es immer sehr, ja, melodramatische Musik fast ist in der Regel und sehr epochal und episch manchmal auch. Aber ist halt auch immer manchmal sogar ein interessantes Gegenstück dazu bietet, was wir auf der Leinwand sehen. Denn oft sind die Figuren nicht ganz so überhöht oder übertrieben drauf und oder es geht um was sehr Ernstes und das Ganze wird aber durch diese dramatische Musik auch fast ein bisschen ironisch gebrochen. Und generell sind die Filme von Park Chan-wook auch immer an vielen Stellen auch witzig. Also er macht eigentlich immer ernste Filme, was das grundsätzliche Thema angeht, also fast immer. Aber er bricht das immer wieder humoristisch auf. Und das macht er hier definitiv auch. Zu der Crew hinter der Kamera habe ich, glaube ich, jetzt ein bisschen was gesagt. Vor der Kamera kann ich nicht so viel dazu sagen, muss ich gestehen. Ich kenne die beiden Hauptdarsteller, also den Kommissar und auch die Hauptverdächtige. Die beiden Schauspieler an sich kenne ich nicht so gut. Also ich habe den Kommissar schon hier und da mal in südkoreanischen Filmen gesehen, aber ich muss gestehen, dass er mir nicht so in Erinnerung geblieben ist. Sie sind beide großartig absolut in dem Film. Also da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Aber ich kann euch die Namen auch nennen. Tang Wei heißt, glaube ich, sie. Ich tu mir echt leid, mein Koreanisch ist halt beschissen. Und Park Hae-il ist der Kommissar. Und also sie habe ich, glaube ich, noch nie in irgendwas gesehen, soweit ich nachgeschaut habe. Und ihn schon ein, zweimal war er schon in Sachen, die ich auch gesehen hatte. Aber ich habe ihn gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, gebe ich ehrlich zu. Beide sind auf jeden Fall großartig in diesem Film. Er als dieser Kommissar, der definitiv auch irgendwas fast Phlegmatisches an sich hat. Er schläft auch schlecht, leidet auch unter Insomnie. Also er schläft nicht gut. Und dann kommt ihm dieser Fall daher mit dieser sehr für ihn attraktiven Tatverdächtigen. Und plötzlich, als er anfängt, sie zu observieren, vor ihrem Haus nächtelang zubringt, um sie zu beschatten, plötzlich schläft er wieder gut. Und man merkt dadurch, irgendwie hat das schon mit ihr zu tun. Irgendwie haben die so eine ganz weirde Art von Verbindung, diese beiden. Und dementsprechend wollte ich den Film auch unbedingt sehen. Also basierend auf dem Regisseur, basierend auch auf dem Trailer, dass die Handlung auch einfach cool und interessant klang. Und der größte Pluspunkt, den ich jetzt ganz klar nennen muss, und das ist auch der größte Punkt, wofür ich euch Die Frau im Nebel, diesen Film, nahelege, wenn ihr ihn sehen wollt, es ist visuell einfach fantastisch. Das bin ich aber auch gewohnt. Park Chan-wook macht immer Filme, das habe ich eben schon gemeint, seine Handschrift ist immer sehr klar erkennbar, denn er hat immer sehr kreative Kameraeinstellungen in vielen Momenten. Oft eine Kameraeinstellung, die man klassischerweise für eine solche Szene nicht unbedingt erahnen würde. Also um ein Beispiel zu nennen, am Anfang, als er eben die Leiche dieses Kletterers findet am Fuß des Berges, zwischendurch sehen wir mal, als er dann auf den Berg hochgeht und guckt, wo ist der runtergefallen, dann guckt er mal nach unten, unten liegt die Leiche und wir sehen ganz kurz, das Ganze aus dem Blickwinkel eines Auges der Leiche. Also es ist alles sehr verformt, ganz klar so eine Fisheye-Lens, also alles sehr, sehr verzogen, das Bild. Und die Leiche guckt ja, weil sie da runtergefallen ist, und mit dem Blick zum Himmel, guckt sie nach oben, die Leiche, also der Blickwinkel der Leiche. Und solche Perspektiven, das ist einfach ungewöhnlich, das ist sonderbar und das ist aber auch etwas, was einen immer wieder, nicht hochschrecken lässt, aber was einen immer wieder im Film catcht, dass er einfach sehr kreative Blickwinkel für seine Kamera findet und was, das ist noch sehr viel deutlicher und das hat er vor allem in dem Film Stoker damals gehabt, da sogar, finde ich, nochmal stärker als hier, er hat extrem kreative, teilweise auch witzige Szenenübergänge. Also der Wechsel von einer Szene zur nächsten ist nicht einfach nur harter Cut und dann sind wir einfach woanders und kriegen wieder Establishing Shot von der Location, wo sind wir gerade oder so. Nee, sondern manchmal ist es so, dass in der Szene vorher ein Schauspieler zum Beispiel eine Bewegung von links nach rechts macht und dann mitten in der Bewegung wird geschnitten und dann wird in der nächsten Szene völlig andere Figur, völlig anderes Setting, völlig andere Sache, die getan wird, ganz andere Tätigkeit, trotzdem wird diese Bewegung zum Beispiel aufgegriffen von der letzten Szene und solche Sachen macht er immer wieder. Ich bin da auch immer wieder baff, wie man so gut einen Dreh planen kann, denn das setzt voraus, dass man eigentlich viel storyboardet, also dass wirklich vorher Bild für Bild komplett durchgegangen wird, wie diese Übergänge zwischen den Szenen mindestens laufen. Das muss eigentlich vorher feststehen, weil du das, ja, du kannst natürlich sowas auch immer im Nachhinein noch drehen mit so Pickups und sagen, hey, okay, wir brauchen jetzt hier nochmal zwischen der und der Szene, fehlt uns noch ein Übergang, den müssen wir nochmal drehen. Ist aber eigentlich dann schon relativ aufwendig für so wenig Material, wenn es wirklich nur um so einen Szenenübergang geht. Deswegen glaube ich immer, nehme ich an, dass hier viel gestoryboardet wird und viel durchgeplant wird. Und das ist für mich natürlich als Filmliebhaber einfach schön anzusehen. Das ist einfach auf einem sehr, sehr hohen Level hier sehr, sehr schön durchgestylt. Und das sind auch nicht immer nur Einstellungen, die man noch nie gesehen hat. Aber gerade weil er sie in eine Story verwebt, in der man das zum Beispiel nicht erwartet, in so einem klassischen Krimi, hey, wer ist der Mörder, was ist hier passiert? Das kennen wir alle, gerade in Deutschland, zu tausendfach durch Sachen wie Tatort. Und im Grunde ist das ja hier auch nichts anderes als eine Tatortfolge, so im weitesten Sinne. Ein Kommissar, der eine Verdächtige hat, die muss er verhören. Auch das ist jetzt nicht völlig neu, dass die Verdächtige irgendwie so eine leichte Romanze irgendwie mit dem Kommissar so auf so einer unterbewussten Ebene am Laufen hat. Also auch das kennen wir durch Sachen wie Basic Instinct und Co. Aber er verwebt das halt immer wieder schön neu, weil er eben so kreative Szenenübergänge hat, kreative Kameraeinstellungen. Und das macht das Ganze immer wieder frisch und neu und lebendig. Und auch und was vor allem bei ihm auch ist, ist auch das Blocking. Also Blocking ist zur Erklärung in der Filmsprache der Begriff, dass halt, die Frage ist, wo ist die Kamera, was sieht die Kamera und was innerhalb des Bildes ist dann wie positioniert. Hier vorzugsweise oder vornehmlich die Schauspieler. Wie stehen die Schauspieler innerhalb der Szene zueinander? Da arbeitet er viel mit Vorder- und Hintergründen, dass die Figuren auch nicht immer einfach nur sich gegenüberstehen und wir schräg über die Schulter schießen und einfach dann die eine Figur sprechen sehen, dann Gegenschuss die andere Figur sprechen sehen. Diese ganz klassischen Kameraeinstellungen hat er schon auch, aber zwischendurch bricht er das immer wieder auf durch ganz kreative Sachen, die man so noch nie gesehen hat oder zumindest in einer solchen Szene so nicht erwarten würde. Also sehr auffälliges Beispiel ist, als die beiden ganz am Anfang, als er sie zum Verhör bittet, wir müssen jetzt mal mit ihnen reden, wir müssen erst mal gucken, ob sie verdächtig ist, hat sie ein Alibi etc. Und die sitzen in so einem klassischen Verhörraum, wie man das tausendmal in Filmen gesehen hat. Aber wir sehen im Hintergrund immer diesen Spiegel, kennen wir ja, glaube ich, alle aus solchen Filmen, dieser einseitige Spiegel, wo man aus der einen Seite noch ins Verhörzimmer reinschauen kann. Und wir sehen ihre Spiegelung also im Hintergrund von den beiden und im Vordergrund sehen wir die beiden wirklich. Und trotzdem wechselt die Schärfeverlagerung zum Beispiel. Manchmal sehen wir ihn sowohl im Spiegel hinten als auch vorne scharf, Und bei ihr auch. Und das ist eigentlich mit einer Kamera klassischerweise, soweit ich das verstanden habe, nicht so möglich. Also ist die Frage, hat man da Greenscreen benutzt? Also ist das ganze Spiegelbild gar nicht echt in dem Moment da? Aber wenn sich die Schauspieler bewegen, bewegen sie sich komplett synchron? Ist das einfach so komplett einstudiert gewesen, dass sie das komplett synchron wieder hinkriegen? Ich hatte das auch nicht super stark weiter recherchiert. Ich habe es nur so ein bisschen am Rande hier und da auf Twitter gesehen. Und das ist auch teilweise das Spannende oder das Schöne bei so einem Park Chan-wook-Film, dass man immer wieder Sachen zu entschlüsseln hat. Und selbst wenn ihr überhaupt jetzt nicht auf der Ebene seid und denkt, ja, Alter, ist mir doch egal, wie das jetzt technisch da gemacht ist und so, so oder so, was euch immer catchen wird und was ihr gar nicht ignorieren könnt, ist, dass es am Ende vom Tag optisch einfach richtig, richtig toll aussieht. Dass es einfach Spaß macht, das zu sehen. Egal, ob man das für sich bewusst benennen kann. Also auch diese Matchcuts, die ich gemeint habe. Also eben eine Figur klopft in der einen Szene an eine Tür und dann haben wir einen Cut auf die nächste Szene, wo auch gerade eine Faust genau an der Stelle ist, aber eben vielleicht nicht klopft, sondern die Faust in den Himmel reckt oder so. Sowas nimmt man trotzdem als Zuschauer wahr, auch wenn man das nicht benennen kann als Matchcut oder was auch immer. Trotzdem merkt man, dass man hier was sieht, was ungewöhnlich auf einen wirkt, was einfach irgendwie so eine Energie mit sich bringt und nicht so standardisiert, normal abläuft, sage ich mal. So fair der Begriff normal jetzt hier irgendwie auch Sinn macht. Aber ja, das ist der größte Pluspunkt an dem Film. Wie gesagt, da könnte ich auch immer weiter ins Detail gehen, wo das alles angewendet wird. Das ist natürlich in einem auditiven Medium schwer rüberzubringen, wenn es um visuelle Elemente geht. Aber lasst euch gesagt sein, also optisch ist es einfach ein richtig cool gemachter Film, der richtig Spaß macht und da seinesgleichen sucht. Und die Musik, wie gesagt, habe ich auch schon erwähnt, ist auch wieder richtig toll, was Cho Young-wook, der Komponist hier vor allem auch wieder hinkriegt, ist, ich habe das ja schon ein bisschen so angeschnitten, dass der Film auch so ein bisschen so ein Genre-Mix ist. Also es ist ja einerseits ein Krimi, ein klassischer, es ist auch irgendwie ein Thriller, das geht ja noch sehr Hand in Hand, aber es ist ja irgendwo auch eine Romanze. Und all das spiegelt sich aber auch in der Musik super wieder und Cho Young-wook hat scheinbar gar kein Problem damit, gekonnt leichtfertig zwischen diesen Genres zu springen. Also es gibt Szenen, wo der Soundtrack eindeutig so was Mysteriöses, was Anspannendes hat, wo man nicht weiß, oh Gott, wo geht die Szene jetzt hin, was passiert jetzt als nächstes? Und dann gibt es aber genauso klassische, ja, melodramatische Geigenstücke, die im Film zu hören sind, in Szenen, wo es halt um Pathos geht, um Dramatik und so. Und das ist wie immer gut und das macht er auch schon, eben, das hat er bei Oldboy schon gemacht, etc. Dieser Komponist ist schon, ja, langjähriger Partner in Crime von Park Chan-wook. Die beiden zusammen, das ist immer eine tolle Kombination und das gilt für Decision to Leave beziehungsweise Die Frau im Nebel exakt genauso. Also die beiden, die wissen einfach, was sie tun. Also egal, ob man jetzt den einen Film oder den anderen Film lieber mag von Park Chan-wook, man kann eigentlich keinem seiner Filme vorwerfen, dass sie visuell oder auditiv nicht immer hervorragend sind. Sie sind immer toll, toll gedreht und auch mit toller Musik unterlegt und das ist immer einfach, das hebt so einen Film halt immer automatisch schon auf so ein hohes qualitatives Level und dann ist eigentlich noch die Frage, okay, connecte ich jetzt hier mit den Figuren mehr oder mit der Story mehr und das ist natürlich dann je nach Film bei ihm auch unterschiedlich und auch für mich in dem Fall. Dementsprechend muss ich ein bisschen vielleicht mich zu den kritischen Punkten äußern. Also was zum einen ein sehr weirder Kritikpunkt vielleicht sein mag, ist aber was in Decision to Leave, in Die Frau im Nebel, ein bisschen strange ist, ist, wie präsent Apple-Produkte in diesem Film vorkommen. Sie sind schon wirklich Teil der Handlung, das muss man wirklich sagen. Was ja an sich jetzt erstmal nicht schlecht ist oder schlimm, also eigentlich ja cool, wenn man in einem modernen, neuen Film auch Wege findet, moderne Technik einzubinden, die dann auch einen Sinn in dem Film hat. Das ist ja auch der Fall, aber es wirkt manchmal nicht so, also manchmal denkt man sich, ah, wäre vielleicht schöner, wenn der Film ein bisschen losgelöster davon wäre, weil es nicht immer 100% klar ist, hätte das jetzt so sein müssen, also musste das jetzt sein, dass eine Figur zum Beispiel ein Memo in eine Apple Watch aufnimmt oder hätte man es auch anders lösen können. Es ist schon auch irgendwie Teil der Handlung, deswegen so 100% wegreden kann man es auch nicht. Aber ich, also manchmal, das bringt, hat mich manchmal so ein bisschen aus der Szene geworfen, dass ich mir dachte, ja, das könnte auch jetzt auch, es ist fast ein bisschen albern in dem Moment. Aber das hält das Ganze halt auch immer frisch und es hat auch, es ist definitiv auch bewusst irgendwo humoristisch so angelegt, habe ich den Eindruck. Also ich habe ja gemeint, dass immer wieder Sachen auch mit Humor gebrochen werden in seinen Filmen von Park Chan-wook und das ist eben hier auch so, dass manche Sachen, ja, nicht immer sinnvoll sind, aber die Charaktere halt in diesen Filmen von Park Chan-wook auch immer fehlerhaft sind und auch große Fehler machen. Da ist er nicht ungleich seinem Landsmann-Kollegen Bong Joon-ho, der ja auch in seinen Filmen oft Figuren hat, die Fehler haben und auch Idioten manchmal sind und richtig Blödsinn machen. Das ist hier nicht ganz so extrem, aber das zeichnet scheinbar so ein bisschen das preisgekrönte südkoreanische Kino aus, dass die Charaktere wirklich fehlerbehaftet sind und auch mal sich auch mal albern verhalten dürfen. Und das, ich finde auch immer, dass das gut passt und auch das Ganze immer schön auflockert und das Ganze ein bisschen menschlicher auch macht und nicht ganz so durchchoreografiert dann wirkt. Aber ja, wie gesagt, die Apple-Produkte sind schon sind manchmal etwas sehr präsent und man weiß nicht immer, ob es so sein muss, aber also manchmal könnte es auch, also es gibt einzelne Bilder in diesem Film, die wären auch, also da könnte man einfach ein Standbild machen, ein Apple-Logo unten in die Ecke setzen und es würde aussehen wie eine sehr ästhetische Werbung für ein Produkt von Apple. Also, weil es halt immer alles auch noch sehr, sehr schön ist und schön inszeniert ist. Aber ja, was ansonsten vielleicht ein kleiner Kritikpunkt ist, aber auch teilweise ebenfalls wieder auch eine Stärke des Films ist, der Film ist definitiv schon recht verworren. Das muss man einfach sagen. Es ist, wie gesagt, ein Krimi, es ist ein Thriller und das ist bei Park Chan-wook ebenfalls oft so, dass er beispielsweise seine Geschichten nicht linear erzählt, dass man manchmal eine Szene oder eine grundlegende Information, die eigentlich von Anfang an vielleicht wichtig gewesen wäre, um alles zu dechiffrieren, die kriegen wir halt manchmal erst deutlich später und müssen dann auch nochmal zurückdenken und überlegen, hey, wie war denn das da jetzt gerade vor einer Stunde? Jetzt wissen wir ja das und das. Also das ist einfach sein Stil, das macht er gerne und das funktioniert in der Regel auch gut. Hier, finde ich, hat das an ein, zwei Stellen vielleicht ein bisschen zu krass gemacht, sodass ich mich dann doch ein, zwei Mal gefragt habe, hä, was ist jetzt zum Beispiel eigentlich mit dem und dem Charakter? Wieso kommt der jetzt nicht mehr vor? Was ist mit dem passiert? Ja, und dann musste ich mir halt erst einfach zusammenreimen, ah ja, dann wird wahrscheinlich das und das eingetroffen sein oder so. Also er beantwortet manchmal Fragen nicht, wo ich mir denke, ah, vielleicht wäre es netter, die zu beantworten, damit sich der Zuschauer voll und ganz auf die Gegenwart konzentrieren kann. Aber er will einen scheinbar so auch so ein bisschen verwirren. Deswegen passt der Titel im Deutschen dieses Mal vielleicht auch ganz gut, Die Frau im Nebel, denn auch dieser ganze Film, auch das ganze Setting ist tatsächlich oft nebulös. Es ist, das Ganze spielt in einem Ort, der immer wieder von dichten Nebeldecken belegt ist und deswegen ist manchmal nicht ganz klar, wo geht die Reise hin und wer war's, wer hat was angestellt und deswegen passt das letzten Endes auch wieder gut zusammen mit dem Setting, mit der Geschichte, dass man das Ganze so ein bisschen verworren erzählt. Wie gesagt, ich fand es nur hier ein, zwei Mal vielleicht ein bisschen zu extrem, sodass man, dass ich mir gedacht habe, ja, vielleicht könnte man da nochmal kurz, ja, vielleicht hätte man da die Reihenfolge minimal linearer halten können oder klarer. Und dann wäre mir sofort klar gewesen, wer und wo und was jetzt los ist. Und da muss ich mich nicht nochmal neu reinfinden. Also das kann man an der Stelle vielleicht schon kritisieren. Aber unterm Strich ist das definitiv trotzdem ein toller Film. Ich habe es überhaupt nicht bereut, ihn geguckt zu haben. Es ist trotzdem, also das Jahr geht bisher gut los. Also The Banshees of Inisherin war ja schon ein toller Film. Auch der hier wieder definitiv ein Highlight des Jahres. Ich bin gespannt, wann so die erste Gurke kommt, wo ich gedacht habe, ey, das muss doch großartig sein und dann war es eine totale Enttäuschung. Haben wir bisher 2023 nicht, ist aber auch fairerweise gesagt erst die zweite Folge zu diesem Jahr tatsächlich. Aber ja, was kann man zu Die Frau im Nebel noch so wirklich sagen? Nicht mehr so viel. Ich mache ja auch immer so einen kleinen Abschnitt am Ende mit Spoilern. Das mache ich jetzt in dem Fall nicht, weil ich glaube, es ist ein Film, der lebt sehr davon, dass ihr den genauso blind seht und nicht so wirklich wisst, was los ist in dem Film. Ihr müsst euch generell schon darauf einstellen, dass also generell, es ist wieder südkoreanisches Kino, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist eine andere Kultur und deswegen ist das Ganze auch ein bisschen anders inszeniert. Und auch die Schauspieler spielen einfach anders, so wie man, finde ich, ja auch den deutschen Film vom US-amerikanischen unterscheiden kann. Wir haben auch bei uns in Deutschland eine andere Art des Spiels. Und das ist hier auch wieder der Fall. Südkoreanisches Kino, so wie ich es zumindest kenne, hat so eine ganz eigene Dynamik und auch das Schauspielerische. Und manche werden damit gar nicht warm. Und manche können sich darauf einlassen. Ich finde es großartig, weil es gerade weil es so anders ist, finde ich es immer toll. Und dementsprechend, ja, für mich eine klare Empfehlung. Was die Inhalte des Films geht oder die Subtexte des Films, kann man natürlich, das sich schon an der Grundprämisse des Films her ablesen, dass wenn ein Kommissar sich in seine Tatverdächtige verliebt, dass das ja generell Spannungen mit sich bringt. Und so geht der Film natürlich irgendwo um, ja, unerfülltes Verlangen, das aber vielleicht auch seinen Reiz gerade dadurch erst erhält, dass es unerfüllt bleibt. Und dass ja so eine gemeinsame Zukunft manchmal für zwei Figuren auch im echten Leben ja gar nicht so leicht ist, weil sie die Vergangenheit oder zumindest auch die Gegenwart ja nicht ignorieren können. Man sagt immer, man fängt jetzt ein neues Kapitel an und dann wird alles anders. Aber das, was vorher war, spielt halt leider doch ganz oft für uns eine Rolle und wir können es nicht so ganz ausklammern. Und das würde ich sagen, sind so ganz einfach, ganz plump gesagt, so ein bisschen die Themen in Decision to Leave, Die Frau im Nebel. Und ja, ist nicht so super tiefgründig in dem Sinne. Also man kann dem Ganzen einfach folgen und man kann das auch diese Subbotschaften, glaube ich, sehr eindeutig daraus ziehen, schon von der Grundprämisse her. Das ist aber bei Park Chan-wook selten so, dass die Subbotschaften wirklich super, super sub sind. Also man sieht die schon, macht den Film aber auf gar keinen Fall schlechter oder weniger interessant oder spannend. Ja, dementsprechend das in aller Kürze und Würze zu Die Frau im Nebel von Park Chan-wook. Definitiv von meiner Seite eine Empfehlung. Wenn ihr offen seid für Arthouse-Kino, wenn ihr offen dafür seid, dass ein Film ja, eine andere Erzählstruktur habt, als ihr es vielleicht klassisch gewohnt seid. Und ja, so oder so macht er, wie gesagt, vor allem optisch sehr, sehr viel Spaß durch seine kreativen Kameraeinstellungen, seinen sehr kreativen Schnitt. Und ja, in diesem Sinne, das war's vom Toffer auf der Podcast. Und wie immer, wenn euch das bereichert hat, dann reicht's gerne weiter. Ciao.